Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das Geschäftsessen. In meiner Nachbarschaft hatte sich vor ein paar Tagen ein Lottomillionär aus dem Fenster gestürzt. Er landete auf einem Vordach und brach sich dabei beide Beine und mehrere Rippen. Als man ihn fragte, weshalb er sich umbringen wollte, sagte er, dass er es nicht ertragen habe, dass seine Tochter seit 2 Wochen nicht angerufen habe. Eine ähnlich seltsame, familiäre Verbundenheit bescherte mir einen Klienten der ganz besonderen Art. Mein Name ist Wurm, ich bin angemeldet. Wo denn? In meinem Garten. Es geht um meine Mutter. Sie ist Kleptomanin. Bedauerlich. Andererseits ist eine Kleptomanin in der Familie gar nicht mal so schlecht. Das reduziert das Budget für besondere Auslagen. Also, meine Mutter ist krank. Sie ist in einer Selbsthilfegruppe. Aha. Und da beklauen sich die Kleptomanen gegenseitig. Nein, nein. Meine Mutter klaut nur, wenn sie in fremden Wohnungen ist. Und das ist es ja gerade. Ich wurde von meinem Chef heute früh spontan zum Dinner eingeladen. Zu ihm nach Hause. Sie verstehen. Wo ist da das Problem? Sind Sie etwa auch ein kleiner Kleptomane? Nein, nein, ich bin ganz normal. Jetzt übertreiben Sie nicht. Mein Chef hat meine Mutter kürzlich zufällig kennengelernt und er möchte, dass ich sie heute Abend mitbringe. Das wird eine Katastrophe. Meine Mutter klaut alles. Interessanter Fall. Sie befürchten jetzt also, dass Ihnen Ihre Mutter sozusagen die Karriere unter dem Arsch wegstiehlt. Wie bitte? Ach so, ja, das befürchte ich. Mein Chef hält viel von mir. Wenn ihm meine Mutter etwas klaut und er es merkt, dann bin ich aufgeschmissen. Sagen Sie ihm doch einfach die Wahrheit. Ja, aber das geht doch nicht. Ja, würden Sie dem Sohn einer Kleptomanin einen Sitz in der Direktion anbieten? Ja, aber ich würde ihn vorher am Boden festnageln. Das ist nicht komisch. Meine Zukunft steht auf dem Spiel. Kommen Sie mit und verhindern Sie das Schlimmste. Und wie soll ich das tun? Ja, ganz einfach. Der Butler meines Chefs hat sich einen Arm gebrochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich einen erstklassigen Ersatz für ihn habe. Toll. Und ich soll ihn jetzt auf die Schnelle einen Butler besorgen. Nein, Sie sind der Butler. Ja, Sie können doch so etwas, oder? Ich sagte ihm, dass sich mein Können nach dem Honorar richtet und nicht umgekehrt. Er verstand und hielt mir eine Menge blaue Scheine unter die Nase. Ich schnupperte daran und verwandelte mich innerhalb Sekunden in einen Butler. Mein neuer Klient war beeindruckt. Sehr gut, sehr gut. Mein Chef heißt Maus. Ihr Chef heißt also Maus, Herr Wurm. Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich bei der Firma, für die Sie arbeiten, um eine tierisch gute Sache handelt? Wir produzieren Toilettenpapier, 100%ig biologisch abbaubar. Unser Werbespruch heißt, uns ist es nicht egal, was hinten rauskommt. Du meine Güte. Und damit kann man Umsatz machen. Ja, wir sind die Branchenleader. Möchten Sie einmal einen Rundgang durch unseren Betrieb machen? Ich sagte ihm, dass ich mir schönere Freizeitbeschäftigungen vorstellen konnte. Dann machte ich mich an die Arbeit. Herr Maus sah aus, als hätte er in seiner Jugend zu oft das Toilettenpapier der Konkurrenz benutzt. Er wirkte irgendwie verstopft. Sie sind also Butler? Ich wusste gar nicht, dass man in dieser Stadt Butler mieten kann. In dieser Stadt können Sie für Geld alles haben. Für einen Tausender verwandle ich mich innerhalb Sekunden in einen dreistimmigen Chor. Ich mag keine Choräle, zu viel Pathos. Ich bin mehr für das Nüchterne. So sehen Sie auch aus. Ich persönlich ziehe das weniger Nüchterne vor. Ich werde Ihnen gleich meine Köchin vorstellen. Die Küche ist da hinten. Wir wandelten durch Räume wie andernorts durch Täler. Unterwegs begegneten wir ab und zu einigen zu Stein und Porzellan erstarrten Wanderern, die offenbar den Weg in die Küche nie geschafft hatten. Die Skulpturen, die herumstanden, sahen alle aus, als habe man sie aus der Kulisse zu einem schlechten Science-Fiction-Film geklaut. Nach endlosen Gängen und unzähligen Türen landeten wir endlich in der Küche. Der Weg hatte sich trotz allem gelohnt. Das ist Isabella, die Köchin. Herr Maloney, der Aushilfsbutler. Er serviert heute Abend. Sieht aber nicht aus wie ein Butler. Solche Komplimente hört unser eins gerne. Tja, dann lasse ich Sie jetzt alleine. Sie finden sich sicherlich zurecht. Vielleicht haben Sie noch einen genauen Lageplan. Zudem scheint es mir fraglich, ob das Essen auf dem langen Weg bis zum Esszimmer nicht von Schimmel befallen wird. Hauptsache, Sie sterben nicht weg zwischen den Gängen. In Ihrem Alter kann das ja vorkommen. Sie haben Ihren Charme wohl auf einer Kaffeefahrt erworben. Ich habe im Moment von Männern die Nase gestrichen voll. Tja, dann möchte ich Sie nicht weiter bei den Vorbereitungen stören. Das Dinner beginnt Punkt 8. Den Aperitif werde ich persönlich servieren. Sie kommen dann mit der Suppe. Was gibt es? Spargelcremesuppe. Herrlich. Seine Nasenflügel vibrierten vor Begeisterung. Punkt 8 packte ich die Suppenteller auf meine Arme und begab mich Richtung Esszimmer. Zwischendurch stolperte ich über etwas, verlor ein wenig die Balance, fing mich aber wieder prächtig auf. Die ehrenwerten Gäste horchten aufmerksam den Worten des Gastgebers, als ich servierte. Danach begab ich mich in eine Ecke und hörte auch ein wenig zu. Mein Hobby sind außerirdische Zivilisationen. Ich sammle Kunstgegenstände aus allen Epochen, die beweisen, dass es Leben auf anderen Planeten gibt. Sie glauben an UFOs? Das finde ich toll. Findest du das nicht auch toll, Felix? Doch. Die Suppe ist übrigens vorzüglich. Vorzüglich. Haben Sie die Artischocken aus Ihrem Garten? Sind keine Artischocken, Felix. Wir importieren den Spargel aus dem südbadischen Raum. Ach so. Früher wurde er nur in Könighäuser geliefert. Ausgezeichnet. Wussten Sie übrigens, dass unsere ganze Verwandtschaft nur noch Ihr Toilettenpapier benutzt? Mutter, doch nicht jetzt! Ich sage immer, was ist an Toilettenpapier anrüchig? Ich meine, solange es nicht benutzt worden ist. Sie haben Humor. Ja, aber natürlich hat er Humor. Und einige seltene Zeugnisse außerirdischen Lebens. Zum Beispiel eine kleine Elfenbeinstatue, die ganz eindeutig ein fremdes Wesen in einem Raumanzug zeigt. Erich von Däniken hat mir dafür schon 3 UFOs angeboten. Ich habe den Tausch abgelehnt. Aber wo ist es denn? Es stand doch da drüben auf dem... Das gibt es nicht. Der Außerirdische ist weg. Mutter! Ich war es nicht, Felix! Alle sprangen auf und eilten zu einer leeren Vitrine. Herr Maus brach beinahe in Tränen aus über den plötzlichen Verlust. Mein Klient beschuldigte seine Mutter, und mir wurde langsam klar, dass es keinen Spaß machte, für Geld jeden Blödsinn mitzumachen. Es herrschte einige Aufregung in dem alten Herrschaftshaus. Alle suchten nach der Skulptur. Mein Klient hatte seine Mutter etwas zur Seite genommen und machte ihr Vorwürfe. Ich gesellte mich zu den beiden. Wieso haben Sie das nicht verhindert? Hätte ich Ihrer Mutter die Hände abhacken sollen? Ich muss doch sehr bitten. Ich habe diese Skulptur nicht gestohlen. Da, schauen Sie ruhig in meine Tasche. Da sind keine Skulpturen drin. Nur Seitenstrümpfe. Du hast die Seitenstrümpfe von meinem Chef gestohlen? Nein, die gehörten einer Nachbarin. Ich war heute Nachmittag bei ihr zu Kaffee und Kuchen eingeladen. So unternehmen Sie doch etwas, Maloney. Sie sehen doch selber, dass ich kurz davor bin, die Nerven zu verlieren. Nur zu, Ihre Mutter wird Ihnen schon ein paar neue Nerven zusammenklauen. Bitte, bitte versuchen Sie wenigstens, den Verdacht von meiner Mutter zu lenken. Sprechen Sie mit meinem Chef. Tun Sie endlich etwas. Er versuchte, mich in die Mitte des Raumes zu stoßen. Ich blieb hartnäckig, begab mich dann aber dennoch zu seinem Chef. Dieser kniete am Boden und suchte nach der Skulptur. Es sah ziemlich lächerlich aus. Das wäre ein katastrophaler Verlust. Für mich, für die ganze Menschheit. Jetzt übertreiben Sie mal nicht. Die Menschheit pflanzt sich auch ohne Kunst fort. Das ist kein Kunstgegenstand. Das ist ein Dokument außerirdischen Lebens. Ein fremdes Wesen in einem Raumanzug stellt es dar. Das wurde mir von führenden Ufologen bestätigt. Die meisten Ufologen sind Idioten. Und der Rest verbringt das Leben damit, sich von den Idioten ständig abzugrenzen. Es ist doch erstaunlich, dass fremde Intelligenzen sich ausgerechnet Hohlköpfe suchen, um ihre Mitteilungen loszuwerden. Ach, hören Sie doch auf damit. Suchen Sie lieber. Die Aufgabe eines Butlers besteht darin, nur dann eine Meinung zu haben, wenn sie dem Hausherrn nützlich ist. Er kroch weiter auf dem Boden herum. Ich stand ein wenig herum und schaute mir Frau Wurms Tasche an. Sie war voll mit Damenstrümpfen der oberen Preislage. Offenbar gab es auch bei Kleptomanen Standesunterschiede. Frau Wurm würde wohl nie im Warenhaus Billigstrümpfe klauen. Mein Klient beteiligte sich nun ebenfalls an der Suche. Ich brauchte dringend frische Luft und ging in den Garten. Dort traf ich auf einen Mann, den selbst die kränkste Kleptomanen nicht wegstehlen würde. Vielleicht war er sich deshalb seiner Sache immer so sicher. Na, Maloney, ermitteln Sie im Land der Gartenzwerge? Der kleine Grüne da hinten macht einen sehr zwielichtigen Eindruck. Das liegt in der Familie. Sein Vater flog durch die Polizeiakademie und wurde danach Parteipräsident der Grünen Zwerge. Und? Soll ich den Gartenzwerg verhaften? Ach, wissen Sie, weltweit verhaftet die Polizei ständig Leute. Einige davon werden Jahrzehnte später plötzlich Staatspräsidenten. Das ist doch toll, Maloney. One man, one vote. Das ist doch Nelson Mandelas Wahlspruch. Allerdings. Bei uns blochern aber einige mit dem Wahlspruch One man, two buttons durch das Parlament. Üble Sache, Maloney. Aber wenden wir uns wieder erfreulicheren Dingen zu. In dem Haus soll eine Leiche liegen. Das ist aber ganz was Neues. Wer hat sie herbestellt? Doch nicht etwa ein Außerirdischer? Nein, eine junge Frau. Sie sagte, dass sie Köchin ist. Und direkt vor der Küche soll eine Leiche liegen. Ich ging zusammen mit dem Polizisten zurück ins Haus. Drinnen bot sich uns ein grauenhafter Anblick. Der Hausherr, mein Klient und dessen Mutter krochen noch immer über den Fußboden und suchten die kleine Skulptur. Nur eine Leiche war nirgends zu sehen. Nach einem längeren Fußmarsch erreichten wir den Vorraum zur Küche. Da lag tatsächlich noch jemand am Boden. Offenbar ist diesem Herrn hier das Herumkriechen auf dem Boden nicht besonders bekommen. Soweit ich das sehe, atmet er nicht mehr. Und soweit ich das sehe, steckt ein Messer in seiner Brust. Wo ist denn die Köchin? Doch nicht etwa abgehauen? Ich hau nicht einfach ab. Das da ist Fritz, der Butler. Der Mann mit Gips. Das sehen Sie doch, Maloney. Er trägt den linken Arm in Gips. Sie kennen den Toten also? Natürlich. Er hat hier gearbeitet. Was ist bloß los heute? Zuerst verschwindet die Skulptur und dann streikt auch noch die Köchin. Wo bleibt der Hauptgang? Wer ist denn das? Der Hausherr. Noch ein Butler? Na, mir soll's recht sein. Aber was macht Fritz am Boden? Er ist tot. Muss denn das sein? Ausgerechnet heute. Was für ein Tag. Ist er immer so? Nein, normalerweise ist er schlimmer. Soll ich jetzt den Hauptgang servieren? Was gibt's denn Gutes? Fasan. Fasan? Nur das nicht. Eine Leiche zum Hauptgang genügt. Also gut. Niemand verlässt das Haus. Und bitte nichts anfassen, bis die Kollegen von der Spurensicherung eintreffen. Und Sie, Maloney, erklären mir, weshalb Sie sich hier im Haus befinden. Das ist eine lange Geschichte. Bis ich sie erzählt habe, sind Sie garantiert schon pensioniert. Also lasse ich es lieber. Vielleicht könnten wir alle gemeinsam die Skulptur suchen. Aber Fritz kann warten. Er war schon immer sehr geduldig. Jetzt werden Sie nicht unverschämt. Die ganze Aufregung hielt noch eine Weile an. Ich schaute mir unterdessen die Leiche ein wenig genauer an. Der Mann war mit einem langen Fleischermesser ermordet worden. Seine Stirn war blutbefleckt. Als die Spurensicherer endlich eintrafen, war es schon kurz vor Mitternacht. Ich gähnte laut, doch niemand kümmerte sich darum. Die Anwesenden wurden in verschiedene Zimmer verfrachtet, um irgendwelche Absprachen zu verhindern. Mir konnte das egal sein. Ich hatte keine Lust, mich mit jemandem abzusprechen. Der Polizist gab sich alle Mühe, mich zu ignorieren. Das führte immerhin dazu, dass ich unbeachtet lauschen konnte, was die Köchin zu erzählen hatte. Zu allem Elend gesellte sich auch noch der Hausherr zu uns. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie im Zimmer links neben dem Esszimmer warten sollen? Das haben Sie, aber das geht nicht. Ich halte es in dem Zimmer nicht aus, es ist das scheußlichste Zimmer im Haus. Kann ich nicht im Schlafzimmer warten? Nein, dort wartet Frau Wurm. Das stört mich nicht. Das könnte Ihnen so passen. Und jetzt zu Ihnen. Wie heißen Sie doch gleich? Was heißt da gleich? Ich heiße immer noch so. Sehr gut. Und wie heißen Sie immer noch so? Isabella Gunhilde Krähenbühl. Aha. Und mit dem Namen könnten Sie sich um den Vorsitz irgendeiner Frauengruppe bewerben. Ich bin aber nicht gern in einer Gruppe. Haben Sie zu den Vorfällen im Haus sonst noch etwas zu sagen? Was meinen Sie damit? Er möchte wissen, ob Sie gesehen haben, wie Fritz ins Jenseits gestochen wurde. Ich? Ich habe nichts gesehen. Ich habe gekocht. So kommen wir auch nicht weiter, Maloney. Haben Sie den Toten gekannt? Ja, aber natürlich hat sie ihn gekannt. Die beiden arbeiten doch seit Jahren für mich. Habe ich Sie etwas gefragt? Nein. Wollen Sie dieses absurde Spiel noch auf die Spitze treiben? Ich treibe es, solange ich will. Verstanden. Seien Sie vorsichtig, sonst outet er sich noch und erzählt uns all den Schweinkram, den er heimlich treibt. Klappe, Maloney! Also, Frau Krähenbühl, Sie kannten den Toten. Ja, aber ich habe nur einmal mit ihm geschlafen. Was soll das heißen? Sie meint damit den Zeugungsakt, auch Coitus genannt. Es gibt Menschen, die das ab und zu machen. Was denn wieder? Fritz und Isabella? Davon wusste ich ja gar nichts. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich sagte ihm das. Er wurde wütend, ließ mich aber in Ruhe. Und was wollte er heute Abend von Ihnen? Weiß ich doch nicht. Als ich ihn sah, war er schon tot. Haben Sie hier im Haus mit ihm, mit ihm geschlafen? Was ist daran so schlimm? Igitt, sag ich da nur. Hat Fritz vielleicht die Skulptur gestohlen? Herr Maus war zutiefst erschüttert über diese Möglichkeit und schlich von dannen. Der Polizist folgte mir in die Küche und malte auf einem schmuddligen Notizblock ein paar krakelige Worte. Danach schaute er mich fragend an. Natürlich kann man einen Selbstmord nicht von vornherein ausschließen. Natürlich nicht. Schließlich geschieht das öfters, dass sich Männer ein Messer in den Bauch rammen und hoffen, dass der Stich tödlich ist. Ich sage nur eins, Maloney. Karaoke. Und Harakiri, jetzt hab ich's. Und ich sage auch nur eins, Schmarrn. Er wurde also umgebracht, von der Köchin. Sie war offenbar als einzige in der Nähe des Tatortes, einmal von Ihnen abgesehen, Maloney. Ich bringe keine Butler um. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für aussterbende Gattungen. Deshalb mag ich Sie nicht besonders. Leute wie Sie sterben nie aus. Notwehr. Es muss Notwehr gewesen sein. Er ist zudringlich geworden. Da stach die Köchin zu. Das ist einleuchtend. Für ihn mochte das in den hellsten Lichtern leuchten. Aber mir wollte nicht in den Kopf, weshalb das Liebesdrama praktisch geräuschlos in Mord und Messerstich endete. Ich schaute mir den Leichenfundort noch einmal an und traf auf meinen Klienten und dessen Mutter, die gerade dabei war, eine Tasche aufzuheben. Die Tasche gehört mir. Wie viele Taschen schleppen Sie eigentlich mit sich herum? Das stimmt. Die Tasche gehört tatsächlich meiner Mutter. Und was ist in der Tasche drin? Doch, nichts Besonderes. Du hast doch nicht etwa? Mutter? Jetzt verdächtige mich nicht ständig. Du tust gerade so, als würde ich ununterbrochen stehlen und stehlen und nochmals stehlen. Was ist in der Tasche drin, Mutter? Was soll schon drin sein? Besteck. Besteck. Du hast das ganze Silber meines Chefs mitlaufen lassen? Natürlich habe ich das ganze Silber genommen. Was soll ich denn mit einem einzelnen Silberlöffel anfangen? Ich habe es immerhin so gemacht, dass er es nicht gemerkt hat. Du solltest mir dafür dankbar sein. Es ist nicht zu fassen. Sie haben die Tasche hier draußen versteckt. Und als Fritz erschien und sie ertappte, stachen sie zu. Mutter, Mutter, du hast ihn umgebracht? Blödsinn! Wenn schon, hätte ich den Butler gestohlen, aber nicht ermordet. Das sind zwei verschiedene Krankheitsbilder. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das war natürlich alles andere als ungewöhnlich. Nachdem ich mir alle Aussagen noch einmal durch den Kopf gehen ließ und auch noch einmal mit der Köchin Isabella gesprochen hatte, ließ ich den Polizisten wissen, wie sich der Fall zugetragen hatte. Also doch Selbstmord. Davon sagte ich nichts. Aber Sie sagten doch gerade, dass Fritz nicht ermordet wurde. Also hat er sich selber umgebracht. Ja, aber unabsichtlich. Es war ein Unfall. Und wie kommen Sie darauf? Ich vermute, dass er mit dem Messer die Köchin Isabella bedrohen oder umbringen wollte. Im Dunkeln stolperte er aber über die Tasche mit Silber, die Frau Wurm abgestellt hatte. Beim Fallen bohrte sich Fritz das Messer in den Bauch. Das klingt irgendwie haarsträubend, Maloney. Aber ich werde diese These bei den Ermittlungen ebenfalls in Betracht ziehen. Wochen später akzeptierte die Polizei diesen Tathergang und die Köchin wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Ich hatte den Fall längst zu den Akten gelegt, als eines Tages Herr Wurm in meinem Büro auftauchte. Hier, das ist die Skulptur, die meinem Chef gestohlen wurde. Meine Mutter hat mir endlich gestanden, dass sie es war. Toll. Und ich soll das Ding jetzt unauffällig zurückbringen. Ja, genau. Ja, das und noch ein paar andere Dinge. Sie sind unten im Auto. Also ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es meiner Mutter gelang, an jenem Abend die Tiefkühltruhe meines Chefs zu klauen und sie unauffällig aus dem Haus zu bringen. Ich öffnete das Fenster. Unten stand ein kleiner Lieferwagen. Frau Wurm hatte ganze Arbeit geleistet. Ich schmiss ihren Sohn aus meinem Büro und wünschte ihm weiterhin viel Glück im Geschäftsleben. Und mir selber wünschte ich eine Mutter, die mir wöchentlich einen solventen Klienten ablieferte, den sie irgendwo geklaut hatte. Unser Eins kann es sich bekanntlich nicht immer leisten, wählerisch zu sein.